immer wenn ich die Almend rausgehe, gehe ich immer noch Matsch und ganz selten in Messe, dann kommt mir immer wieder meine Jugendzeit in Sinn. Mein Vater, Schuhmacher im Triebschengebiet, hat dort oben eine Kompanie oder bei den Rekruten einen Boden Soldaten und müssen die Schuhe flicken. Hauptsächlich in der Korporal und der Offizier. Und das ist gegangen über manches Jahr. Der Vater hat auch daheim neue Schuhe gemacht fürs Militär. Und durch das hat er wirklich ein gutes Einkommen gehabt in unserem Quartier, in dem neuen Triebschen Quartier. Gleich einmal ist der Vater hat auch einen Lehrling gehabt. Aber als er älter geworden ist, ist ihm das zu viel geworden. Und da musste ich einspringen. Ich bin mit dem Vater manche Stunden in dieser Kaserne oben gewesen. Ich habe Schuhe ausgenagelt, die Nägel ausgenagelt, damit der Vater dann wieder konnte, neu rein tun. Und das ist manchmal weit in die Nacht gegangen. Hauptsächlich während der Kriegszeit, wo da aber nicht nur Rekruten waren, oder keine Rekruten mehr waren, sondern nur Militär. Die Schuhe waren da noch alle knackelt gewesen. Die Gummischuhe, die heute die Soldaten haben, die Gummisohle, die hat es hier noch nicht gegeben. Kappennagel und Trigonis waren zu dieser Zeit Mode gewesen. Die Schuhe sind, ja, die Nägel sind eigentlich sehr schwer gewesen zum rausnehmen. Und dann musste ich jedes Mal die Kappe lüpfen, den Kappennagel, den Stochen lösen und dann die rausziehen. Ich habe jedes Mal, wenn wir wieder heimgegangen sind, ganz rote Oberschenkel gehabt, vom lauter Ausnageln. Aber wenn wir heimgegangen sind, haben wir nicht noch lange nicht alles gemacht. Wir hatten dann einen Anhänger gehabt. Wir hatten Säcke gehabt, wo wir Schuhe, wo wir müssen sollen oder Absätze machen, eingepackt und die haben wir mit heimgenommen. Und daheim ist die Arbeit weitergegangen. Das war ein Anhänger mit einem Töffel vorne dran, wo der Vater manches Jahr gesteuert hat. Das war, als ich etwa war, von 12 weg bis 15. Und dann später, noch während der Verkehrsschule, ist das noch ein paar Jahre weitergegangen. Daheim haben wir die Säcke ausgepackt, natürlich, und haben weiter so, ich musste nur noch ausnageln und der Vater hatte die neuen Absätze und Sohle drauf da. Wenn das alles fertig war, hat man die Säcke wieder gepackt und ist damit wieder in die Almen durchgefahren und die Soldaten konnten ihre Schuhe wieder abholen. Das Geräusch, wenn wir in den grossen Kasernen oben genagelt haben, war mir manchmal noch im Ohr gewesen. Das hat dann durch das ganze Gebäude durch, hat das gekämmert und tätscht. Und es war wirklich eine interessante Sache für mich als Bub. Ich bin eigentlich noch gern gegangen, obwohl es eine strenge Arbeit war. Das ist meine Geschichte aus dem Leben mit in der Kaserne.